Papst ist der Papst tot. Ist tot. Und Harald Juncke am gleichen Tag. Das war alles heute. Salamandrina, salamandrina, salamandrina, salamandrina, salamandrina, salamandrina, salamandrina, salamandrina. Nicht Nixen, Nymphen, Sylphen, Elfen, Musen oder Feen. Für dich will ich die Mobben verstehen, die können nicht widerstehen. Für dich bin ich ein Phönix, nur Geschichte ist bekannt. Nur immer wieder, nimmer, nimmer nichts dazu gelernt. Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na. Zunächst leg ich die Hand ins Feuer und zieh mich da rein. Dann verzehren Flammen sich und ich werd eine davon sein. Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina, na na na, Salamandrina. Consumimur igni. Wir irren des Nachts im Kreis umher und werden vom Feuer verzehrt. Salamandrina, Salamandrina, Salamandrina. Du wirst niemals vom Feuer verzehrt. Salamandrina, Salamandrina. Salamandrina, du wirst niemals vom Feuer verzehrt.